Vor einem Jahr war ich bei euch, zwischendurch auch nochmal, und da habe ich über den Anfang des Vaterunsers gepredigt und hatte eigentlich die Idee, so eine kleine Predigtreihe daraus zu machen. Nun kam Corona. Ich hatte angefangen mit dem ersten Teil, Vater Unser, geheiligt werde dein Name. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben da drei Aquarelle gezeigt. Das erste Aquarell, die sind alle von Andreas Felger, einem bedeutenden Künstler, der das so ein bisschen sinnbildlich immer darstellt, aber über das man doch, über die Bilder kann man doch sehr nachdenken und sehr eindrucksvoll. Dieses Bild ist so etwas wie eine Überschrift über dem Ganzen. Wie alle 14 Aquarelle zum Vater Unser ist es quadratisch angelegt und in diese blaue Grundfläche ist so ein Kreis eingezeichnet, so zwei schmale, zueinander gerichtete Rechtecke erinnern darin so etwas unwirklich an Person, ohne jedes körperliche Detail. Sie stehen aber nicht feindselig gegenüber, sondern ein wenig zugewandt, ein bisschen zugeneigt. Das soll deutlich machen, dass Beten immer Zuwendung ist. Beten ist immer Zuwendung und heißt vom Menschen zu Gott und von Gott zum Menschen. Und das zweite Aquarell bedeutet schon den Hinweis dieser Predigt vom letzten Mal, Vater unser im Himmel. Die Anfangsworte des Gebets inspirieren hier auch das zweite. Es nimmt so diese blaugrundige Komposition des ersten auf. Der Kreis ist ein Zeichen so von Vollkommenheit und in sich ruhender Fülle. Die Farbe Weiß unterstreicht diese vollkommene Ganzheit. Alle Farben schließen sie ja in sich ein. Und die Randzonen des Kreises sind farblich abgestuft, als wolle sich so die Fülle in das Blau des Weltalls ausweiten. Das Licht breitet sich unwiderstehlich aus. Die Worte im Himmel sollen keine Distanz zwischen Gott und Mensch zum Ausdruck bringen, sondern diese neue Nähe zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Gott, nämlich dem Kindschaftsverhältnis. Und das dritte Aquarell, da geht es dann darum, dein Name werde geheiligt. Diese Worte klingen fast so wie eine Bitte, aber das kann der Beter nicht, etwas beitragen zur Heiligung des Namens Gottes. Diese Eingangsbitte richtet sich an Gott selbst. Dann wären die Worte vielleicht so zu verstehen, wie wir Jesus in Johannes 12, 28 beten hören. Vater, verherrliche du deinen Namen. Vater, verherrliche du deinen Namen. Zwei schmale Rechtecke am unteren Bildrand gekreuzt und eine Bogenlinie. Alles sehr sparsam und in der Mitte das hebräische Anbetungswort. Adonai, Herr. Adonai, Herr. So betete schon der Psalmist, Psalm 72, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, er allein tut Wunder. Gepriesen sei sein heiliger Name in Ewigkeit. So lassen uns diese drei Aquarelle tief in das Herz des Beters Jesus Christus blicken. Und wir fangen an, so ein wenig sein Herzensanliegen zu verstehen und zu erahnen, dass die Menschen immer mehr Gott erkennen mögen, dass Gott für sie zum Vater werde. Soweit ein wenig zur Erinnerung an die erste Predigt, Vater unser, geheiligt werde dein Name. Heute nun, Vater unser, dein Reich komme. Vater unser, dein Reich komme. Da würden wir aber ganz schön Augen machen, wenn diese Bitte unversehens erfüllt werden würde. Dein Reich komme. Von allen Bitten im Vater Unser ist diese Bitte, so fürchte ich, die wir jedenfalls oft einfach so mitsprechen, gedankenlos, weil wir es so gelernt haben. Wir tun das, ohne uns konkret darunter etwas vorzustellen, vielleicht sogar ohne die Erfüllung ganz dringlich wirklich zu wünschen. Denn wir haben uns doch sehr gemütlich und wohnlich hier in unserer Gegenwart eingerichtet. Gewiss, es gibt Menschen, die in bedrängten und beengten Umständen leben, die unter Krankheiten, wir hörten davon, Nöten, Ängsten und Enttäuschung leben, Stichwort heute Corona. Da kann uns ja auch noch einiges bevorstehen. Aber die ganz große Alternative, das ganz große Andere, wer möchte es ohne jeden Blick zurück umstandslos eintauschen, hier und jetzt? Unser täglich Brot für morgen gib uns heute, das schon, aber dein Reich komme? So fragt Robert Leicht, Korrespondent der Zeit, und beschreibt es so sehr eindrucksvoll zu dieser Bitte im Vaterunser. Können wir das nachvollziehen? Ich jedenfalls ja. Und beim Kirchenvater Augustin lesen wir: Wir bitten, dass sein Reich komme, und es wird tatsächlich kommen, selbst wenn wir es nicht wollen. Doch wir bitten darum, dass wir es wollen, dass wir es ersehnen. Ja, wirklich. Das Christentum ist in seinem tiefsten Wesen eine Einübung in die Sehnsucht, eine Schule der Sehnsucht. Reich Gottes, was ist das eigentlich? Antwort findet man, wenn man ins Neue Testament schaut, in die Evangelien. Schon der sogenannte Vorläufer, Wegbereiter von Jesus, Johannes der Täufer, predigte: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, glaubt der frohen Botschaft. Was ist denn diese frohe Botschaft? Die Nachricht von der Nähe des Reiches Gottes. Und die macht sich fest in der Person des Jesus Christus, des Gottessohnes. Denn der kann ja auch authentisch davon berichten. Er kommt ja daher. Und er macht es den Zuhörern irgendwie schmackhaft. Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Schatz, mit einer köstlichen Perle. Aber auch mit einem Senfkorn. Heute noch ganz klein, ganz unscheinbar, aber wenn es aufgeht, dann wird es eine prächtige Staude. Begeistert berichtet Jesus vom Reich Gottes. Und die Menschen spürten einfach, das gehört hier zusammen. Das passte einfach, Jesus und Reich Gottes. Der portugiesische katholische Priester und Bibelwissenschaftler José Tolentino Mendonça schreibt in seinem Buch »Vater unser auf Erden« das Gebet Jesu für Glaubende und für Zweifler. Wo Jesus Christus kam, kam das Reich Gottes. Wo Jesus Christus war, wurde das Reich Gottes sichtbar. Wenn die Menschen Jesus berührten, berührten sie das Reich Gottes. Wenn sie ihn sahen, sahen sie es. Wenn sie seine Gleichnisse hörten, hörten sie die glaubwürdige Sprache des Reiches Gottes. Jesus lebte sein Leben als außergewöhnliche Verkündigung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes deckt sich mit der Gegenwart Jesu, mit den außerordentlichen Auswirkungen, die diese Ankunft im Leben so vieler Menschen hatte. Menschen, die sich für leblos und wertlos hielten, für verloren, in einer verworrenen Existenz, die sie selbst nicht entwehren konnten. In Jesus Christus begegnete ihnen die Möglichkeit zu einem neuen Leben. Denken wir an Maria Magdalena, die Jesus von 7 Dämonen befreit. Denken wir an die Jünger, die sicherlich schon viel über Gott wussten, die aber durch Jesus Christus hörten, was sie noch nicht wussten. Denken wir an die Sünder, auf die man damals mit Finger zeigte und von denen man sagte, für die gibt es keine Erlösung. Wie überrascht war Zachäus, als er vom Baum stieg, um Jesus in seinem Haus willkommen zu heißen. Und wie überrascht verließ Levi seine Zollstelle, um Jünger des Herrn zu werden. Dies ist das gegenwärtige Reich Gottes. Dies ist das sich vollziehende Reich Gottes. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wir sollen nicht sagen, es ist hier oder es ist dort. Das Reich Gottes hängt nur von Gott ab und nicht von unserem Versuch, es einzugrenzen, es zu beschränken, es zu trennen. Wir, die Frommen, wir, die Herausgerufenen, und bei den anderen haben wir manche Vorstellungen und Fragen und Bedenken. Nein, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es berechnen könnte. Auch kann man nicht sagen, seht hier oder seht dort. Denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch, lesen wir in Lukas 17, 20 bis 21. Das ist die große Verkündigung Jesu. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das dritte, Reich Gottes mitten unter heidnischen Völkern. Das war zur Zeit Jesu schon so, dass das kleine jüdische Volk und später dann die senfkornartige kleine Gemeinde der Christen umgeben war von mächtigen heidnischen Völkern, damals dem großen römischen Reich. Und das zog sich über die Jahrhunderte hinweg ja immer nur so weiter. Das große römische, heilige römische Reich deutscher Nation, Karls des Großen, das tausendjährige Reich ist noch nicht so lange her, Stalins Herrschaft in der Sowjetunion oder heute China, Russland und manche, die sich fromm zeigen und eine Bibel hochhalten und Wölfe im Schafpelz sind, wie ein Herr Trump. Martin Luther hat damals schon auf einen interessanten Vers hingewiesen, Johannes 16, Vers 11. Der Fürst dieser Welt, der Satan, er beherrscht diese Welt, er beherrscht diese Reiche. Und das sind die Reiche der Sünde und des Ungehorsams, so Martin Luther. Und mittendrin die Gemeinde Jesu, die kleine Herde, wie ein Senfkorn. Was heißt hier, Reich Gottes zu leben, es zu zeigen? Wir merken, hier geht es gar nicht um den Begriff Reich Gottes. Es geht um etwas Mächtiges, Wachsendes, etwas Lebendiges, etwas Wirkendes, etwas Vielgestaltiges, um etwas Neues. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Jetzt sind wir ganz persönlich angefragt, die wir mit Christus leben wollen. Ein bisschen von dem weiterzugeben, zu leben und zu gestalten, was er selbst gelebt, gepredigt, gewirkt hat. Und heute geht dasselbe wie zu seinen Zeiten. Gottes Reich ist da, wo auch heute Jesus Christus ist, mitten unter den Menschen, in Kirchen, in Gemeinden, in uns, in mir persönlich. Gottes Reich ist der B-Reich, in dem Christus seine Herrschaft ausübt, in dem seine Liebe regiert, wo sein Wille geschieht. Wir sind ausersehen dazu, jeder, der mit Christus lebt, gesalbt und erfüllt mit dem Heiligen Geist, damit wir dieses Reich mitten in der Welt gegenwärtig machen. Das Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, das Reich der Freude und der Hoffnung, das Reich der Vergebung und der Liebe, das Reich des Festes und der Vergebung und Versöhnung. Die Bitte um das Reich Gottes beginnt also schon bei mir selbst. So nach dem biblischen Wort, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles noch dazugegeben werden. Und das bedeutet tatsächlich ständig auch Kampf. Wir hörten es auch in den Gebeten. Die offenen, die verborgenen Götzen meines Lebens drangeben, beenden, die Prioritäten auch mal wieder neu setzen und bedenken und Reich Gottes nach vorne zu stellen. Ich glaube, da hat auch jeder von uns sein eigenes Päckchen, um genug mit sich selbst zu tun, kennt seine Schwachpunkte, seine dunklen Stellen. Und da erinnern wir uns dann an das mutmachende Wort aus Galater 2, Vers 20. Ich lebe jetzt, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, Reich Gottes zu leben. Das vierte, wir werfen einen Blick auf das kommende Reich des Gottessohnes. Nun schauen wir doch noch einmal nach vorne, was das kommende Reich Gottes bedeutet. Wenn der Sohn Gottes wiederkommt und alles neu werden wird. Offenbarung 21, Vers 5 heißt es, siehe, ich mache alles neu. Siehe, spricht Christus, ich mache alles neu. Alles, was hier und heute noch nur bruchstückhaft geschieht, von Niederlagen und Kümmernissen und Traurigkeiten durchwirkt und belastet bleibt, wird einmal alles erneuert werden. Keine Tränen, kein Leid, keine Krankheit, nichts mehr. Petrus lässt uns froh einstimmen in diese Bitte, 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Schauen wir noch kurz uns mal das Aquarell von Andreas Felger an. Der hat zu diesem Punkt auch ein schönes Bild gemalt. Die Technik wird es uns gleich zeigen. Das ist immer das Spannende. Das macht es dann auch noch interessanter. Das war das Erste, das Zweite, das Dritte und nun das Vierte. Ja, vielen Dank. Die Mitte und das Zentrum aller Anliegen lautet, Vater, dein Reich komme. In dieser Bitte ist alles gesagt, was dem Beter Jesu am Herzen liegt. Das hier und jetzt Wirklichkeit werdende Reich Gottes ist das Ziel seiner Sehnsucht. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Diesen Herrschaftswechsel, diese Veränderung bringt Andreas Felger eindrucksvoll zum Ausdruck. Ein in glutigen Orange- und Rottönen gehaltener Farbschrumpf verkörpert das anbrechende Reich Gottes. Dunkel getönte Bereiche des Vergehenden werden untermittelt, ja nahezu brutal von oben her durchkreuzt. Die Lichtbahn des Aquarells deutet das Neue an. Seine geschwungene Form verrät die Dynamik des Kommenden. Noch ist diese Bewegung nicht abgeschlossen. Blaue und violette Sphären sind durchquert. Das Schwarz aber ist noch weitgehend unentschlossen. Dort ganz unten. Dort aber, wo die Lichtbahn eintritt, hält es sich auf. Ich schließe mit Schlussgedanken eines ehemaligen Landesbischofs, vielleicht kennen die Älteren ihn aus Baden-Württemberg, Theo Sorg. Der hat Folgendes gebetet. Dass Gottes Reich in Jesus Christus da ist, das glauben wir. Damit Gottes Reich durch den Dienst der Gemeinde wächst, darum arbeiten wir. Dass der Tag der sichtbaren Ankunft nach Gottes Verheißung erscheine, darauf hoffen wir. So glauben, arbeiten und hoffen wir mit dem Blick auf dieses Reich und beten voller Zuversicht, dein Reich komme. Amen. Wir hören ein Segenslied. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben.